Farm. Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn. Friedrich Schiller, Die Bürgschaft, 1799. Mitte der 70er Jahre war die Studentenbewegung fraktioniert und eine neue Welle von Investment schwappte über bis dahin autonome Projekte. Kinderläden nahmen Staatsknete. Kneipen, die mit Trödel möbliert worden waren, wurden schick. Punk raste, Häuser wurden besetzt. Unsere Fabriketage war eine eigene Welt, zu der die Tür immer offen stand. Ich schrieb meine Dissertation und entschied mich für ein Kind. Weil er sich mit dem Kunst- und Kulturbetrieb überworfen hatte, verdiente mein Partner, der zuvor sehr erfolgreiche Maler und Grafiker Gernot Bubenick, fast nichts mehr. Mit meiner kleinen Tochter im Tragetuch streifte ich durch das noch nicht sanierte und gentrifizierte Quartier und suchte nach einem Ausweg. Hinter jeder der zerkratzten und beschmierten Haustüren, die durch das Vorderhaus in den ersten, zweiten, dritten Hinterhof führten, konnte ein geheimnisvoller Ort verborgen sein, ein fantastisches Paradiesgärtlein blühen, abseits der Misere. Erstaunlicherweise habe ich das wirklich gefunden. Um die Ecke, im Naturkostladen Peace Food, dessen Betreiber nicht an Demos teilnahmen, weil sie eine neue Intelligenz hervordenken mussten, entdeckte ich einen Anschlag, der eine Veranstaltung von amerikanischen Hippies ankündigte. Es war nicht weit, kostete nichts. Ich ging hin. Da waren Leute, wie sie in Berlin bis dahin nicht zu sehen gewesen waren. Alle, auch die Männer, hatten langes Haar. Zöpfe, die über den Rücken hingen, mit Bändern durchflochten. Sie zeigten Dias vom Longest Walk 1978, der amerikanischen Ureinwohner, den sie begleitet und unterstützt hatten, und berichteten von ihrer Homebase The Farm, 550 Hektar in den Korkeichenwäldern nahe Summertown, Tennessee, einer der ersten Intentional Communities der Vereinigten Staaten. Im Jahr 1970 waren 300 Leute von der Haight-Ashbury in San Francisco mit 60 Schulbussen und Lastwagen aufgebrochen und 4 Monate lang unterwegs gewesen, um dem Lehrer der Monday Night Class, Stephen Gaskin, auf eine Vortragstour durch die Staaten zu folgen und einen Platz zu suchen, an dem sie gemeinsam leben konnten. Im eher düsteren, depressiven Kreuzberg war ich damals am meisten von ihrem gesunden Aussehen und ihrer guten Laune beeindruckt, den leuchtenden Batik-Shirts, der gelebten Solidarität und dass sie innerhalb ihrer Community kein Geld brauchten. Das sei dann wohl eine Art Kommunismus, fragte jemand aus dem Publikum. Ja, aber mit mehr Spaß, antwortete Stephen. Er lud mich ein, die Sache selbst in Augenschein zu nehmen. Das schien machbar, denn ich brauchte ja nur das Geld für einen Flug nach New York und den Greyhound nach Nashville. Dort würde ich abgeholt werden. 2 Monate später, mitten im Indian Summer, war ich da mit meinem Kind. Als wir das Gate, das Tor zur Farm, hinter uns hatten, begann unerhörte Freiheit. Kein Geld mehr, kein Alkohol, kein Fleisch, keine Waffen, kein gewalttätiger Streit, keine chemischen Drogen. Also eine Sekte. Nein, die Gemeinschaft umfasste Christen, Buddhisten, Moslems, Juden und Atheisten, die sich auf diese Regeln geeinigt hatten. Für ihre Autarkie baute die Farm Sojabohnen an. Sojamilch und Tofu wurden für alle zentral produziert. Es gab eine eigene solarbeheizte Schule, eine Krankenstation, Hebammen, eine Rock'n'Roll-Band, eine Druckerei, einen kollektiv genutzten Motorpool. Ein vegetarisches Restaurant in Nashville und eine Baufirma wurden betrieben und brachten das Geld ein, das im Verkehr mit der Außenwelt nötig war. Die Überschüsse gingen in eine Non-Profit-Organisation, Plenty. Alle teilten alles und hatten sich zu freiwilliger Armut verpflichtet. Zu jener Zeit lebten dort 1100 Menschen, davon 400 Kinder. Wir wurden aufgenommen in einen Haushalt, der etwa 15 Bewohner umfasste. Holzhäuser und Schotterstraßen waren selbst gebaut. Auf dem Gelände war man mit Fahrrädern und Pferdekutschen unterwegs. Wir waren samstagnachts angekommen. Am nächsten Morgen ging es durch Wald zu einer großen Lichtung, wo jeden Sonntag gemeinsam meditiert wurde. Und noch bevor ich ein paar hundert Leute auf der Wiese sitzen sah, konnte ich ihre Energie fühlen. Das war unerwartet, überwältigend. Es soll nicht verschwiegen werden. Diese Gemeinschaft lief mit Gras. Jeden Morgen nach dem Frühstück machte ein Joint die Runde, dann ging jeder und jeder an ihre Arbeit. Und selten habe ich Menschen mehr und besser arbeiten gesehen. Wir blieben fast 3 Monate. Ich wollte auswandern und dort leben. Als ich zurückkam nach Berlin, traf ich auf Skepsis, Ablehnung. Ich wurde zum 2. Mal schwanger, traute mir ein Leben in den Wäldern mit 2 kleinen Kindern nicht zu. Aber der Aufenthalt war ein kostbares, unauslöschliches Erlebnis, richtungweisend, auch nachdem das Projekt ein paar Jahre später pleite war und die Geldlosigkeit aufgeben musste. Als Dorfgemeinschaft, Eco-Village, mit vielen der ursprünglichen Projekte, besteht The Farm bis heute. Zusammen mit meiner erwachsenen Tochter bin ich noch einmal dort gewesen. Die Schulbusse von einst standen überwuchert im Wald und wir konnten uns gut erinnern.